Kundgabe 5261. Empfangen am 27.11.1951. Sündenvergebung. Eingeständnis der einstigen Schuld. Die offenkundige Willensrichtung zu mir beweiset mir auch die Wandlung im Herzen eines Menschen. Sie beweiset mir, dass der Mensch zu mir verlangt, dass er die bisherige Bahn verlassen hat, dass er seinen Widerstand völlig aufgegeben und mich als Herr und Vater anerkennt. Damit ist nun eigentlich das Ziel erreicht. Der Mensch hat sich getrennt von meinem Gegner, dem er seit Ewigkeiten gefolgt war, und er ist in mein Lager herübergewechselt. Er hat die beiden Sphären vertauscht, er sucht das Licht und flieht die Finsternis. Eine Willenswandlung im Herzen eines Menschen aber erkenne ich stets. Und es setzt nun auch der Kraftvermittlungsprozess ein, auf dass der mir zugewandte Wille Stärkung erfahre und der Mensch nun unentwegt sein Ziel verfolgt, mit mir vereint zu sein. Eine Willenswandlung zieht unfehlbar auch eine Wesenswandlung nach sich. Der Mensch gleicht sich in seinem Wesen meinem Urwesen an, das er anstrebt. Und so ist der Wille zu mir unweigerlich verbunden mit der Abkehr und dem Abscheu vor der Sünde, vom Unrecht, von der Lieblosigkeit, ansonsten der Wille noch nicht mir zugewandt ist. Es kann der Mensch nicht sündigen, der aus ganzem Herzen mich anstrebt. Wie umgekehrt ein Sünder noch kein Verlangen hat danach, mit mir sich zu vereinen. Es kann aber ein Sünder durch Ermahnungen und Hinweis auf seinen schlimmen Zustand aufmerksam gemacht und zum Nachdenken gebracht werden. Er kann dann seinen Zustand als sündhaft erkennen und seiner ledig werden wollen. Ihn drückt dann die Sündenschuld als solche und von dieser Last sucht er frei zu werden. Wird ihm nun der Erlöser Jesus Christus als Tilger seiner Schuld vorgestellt, so trägt er ihm wohl die Schuld vor und bittet ihn um seines Blutes willen um Vergebung. Dann hat ihn die Schuld zu Jesus Christus getrieben, nicht die Liebe zu mir. Ein jeder Sünder findet Vergebung durch Jesus Christus, durch seinen Glauben an das Erlösungswerk und Nützen seines am Kreuz erworbenen Gnadenschatzes. Doch nicht allein die Sünde soll zu ihm hintreiben, sondern auch die Liebe. Es soll der Mensch zuerst an mich und dann an sich selbst denken. Dann findet er bei mir die höchste Gegenliebe. Dann wird er seiner Sünden ledig werden wollen, nicht um seiner Last wegen, sondern weil sie ein Hindernis ist in der Vereinigung mit mir und weil ihm meine Liebe höher steht als die Tilgung seiner Schuld. Schuldbeladen seid ihr alle, ansonsten ihr nicht auf Erden wandeltet. Denn eure menschliche Hülle allein schon ist schuldig gewordenes Geistiges. Die Seele kann wohl schon vollendeter sein, sie ist aber doch von unten her, das heißt, zusammengesetzt aus, durch alle irdischen Schöpfungen hindurchgegangenem Geistigen, das seine letzte Willensprobe ablegen soll auf Erden. Demnach muss sie sich im Erdenleben freimachen von ihrer einstigen Schuld, eben durch die Wandlung ihres Wesens, durch bewusstes Streben nach mir. Und da nur das gewertet wird, was sie im freien Willen tut, ist also der mir zugewandte Wille auch das Eingeständnis der einstigen Schuld. Denn die Seele gibt ihren Widerstand auf gegen mich. Also sie erkennt mich an als Schöpfer und Vater von Ewigkeit. Niemand kann sie zu diesem Willensentscheid zwingen, weil nur das gewertet wird, was dem innersten Herzen entsteigt. Beugt sich die Seele in tiefster Demut vor mir, dann ist auch schon die Liebe im Herzen entzündet. Dann erkennt sie ihren zuvorigen Widerstand als Sünde. Sie gibt sich mir in Demut hin und hat also auch ihre Sünde bekannt im Herzen vor ihrem Vater, den die Seele liebt. Darum verlangt sie nach ihm und tut alles im Gehorsam und in Liebe zu mir, was ich verlange. Ich, der ich in das Herz sehe, weiß genau um den Grad der Liebe und um die Richtung des Willens eines Menschen, und entsprechend geht meine Liebe und Gnade ihm zu. Denn ich lasse nicht mehr, was einmal willensmäßig zu mir gefunden und sich zu mir bekannt hat. Es ist das Gefallene zur Höhe gestiegen. Es will nicht mehr in der Sünde verharren, im Widerstand von mir, der Folge der Lieblosigkeit gewesen ist. Es wird auch alles verabscheuen, was nur als leisester Widerstand gegen mich erscheinen könnte. Es kann wohl noch fallen, doch dann nur aus Schwäche. Und einem solchen Fall wird auch sofort die Reue folgen, die schmerzlich und peinigend ist für den Menschen, der mir schon gehört, und meine Liebe ist stets bereit zu vergeben, wo ich die Liebe zu mir erkenne. Denn die Seele spricht sich selbst das Urteil hart und gerecht, und ihre Bitte um Vergebung ist ein Schmerzensruf zur Höhe, den ich wahrlich nicht ungehört verhallen lasse. Amen.